Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We have yesterday talked about this beautiful truth that Jesus is the Christ. Gestern sprachen wir über diese schöne Wahrheit, dass Jesus der Christus ist. And he was revealed as God's Son, and there was witnesses, there is testimonies, there's no doubt about it. Dass er als Gottes Sohn offenbart wurde und dass es Zeugen und Zeugnisse gibt, sodass daran kein Zweifel besteht. And now he continues with verse 7. Nun fährt Johannes mit den Versen 7 und 8 fort. So we have these three constant witnesses giving their evidence. Wir haben also diese drei beständigen Zeugen, die ihr Zeugnis geben. The Spirit, the water and the blood, and all these three are in agreement. Den Geist, das Wasser und das Blut, und diese drei sind sich einig. Now remember, they are in agreement about what? That's the important question. Erinnere dich, worüber sind sie sich einig? Das ist die wichtige Frage. The question is that Jesus Christ, who is the one who was revealed as God's Son, that's what they're witnessing to. Die Antwort ist, dass Jesus Christus als Gottes Sohn offenbart wurde. Das ist es, was sie bezeugen. Therefore, deshalb, the Spirit would not have been upon Jesus if he would not have been the Son of God. Der Geist wäre nicht auf Jesus gekommen, wenn er nicht der Sohn Gottes gewesen wäre. Because the Spirit anointed him to go around and fulfill the prophecy that's written in Isaiah that he read in Luke chapter 4. Denn der Geist hat ihn gesalbt, damit er hingeht und die Prophezeiung erfüllt, die in Jesaja geschrieben steht und die Jesus in Lukas Kapitel 4 vorgelesen hat. And the prophecy was that this would be the Son of God. Diese Prophezeiung besagt, dass er der Sohn Gottes ist. And the baptism, you know, the Father clearly spoke. Bei seiner Taufe sprach der Vater klar und deutlich. And his blood continues to speak. Und Jesu Blut spricht immer noch. So there is a permanent agreement that Jesus is the one who he really said that he was. Es besteht also eine permanente Übereinstimmung, dass Jesus der ist, der er sagt. And now John continues in verse 9. Dann fährt Johannes in Vers 9 fort. If we accept the testimony of man, how much more should we accept the more authoritative testimony of God that he has testified concerning his Son? Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, wie viel mehr sollten wir dann das noch verbindlichere Zeugnis Gottes annehmen, das er über seinen Sohn abgelegt hat? This for me is another reason why I like to believe that the water is the baptism. Für mich ist das ein weiterer Grund, warum ich gerne glaube, dass sich das Wasser auf die Taufe bezieht. Because John is saying, look, when human beings come and give testimony and they are witnesses, we accept that. Denn Johannes sagt, wenn Menschen Zeugnis ablegen und Zeugen sind, akzeptieren wir das. Shouldn't we much more accept the testimony of God that he testified concerning his Son? Sollten wir dann nicht vielmehr das Zeugnis Gottes akzeptieren, das er bezüglich seines Sohnes gegeben hat? When did God testify what? Wann hat Gott was bezeugt? Remember, he came out of the water and God testified, yes, this is my beloved son, you shall listen to him. Erinnere dich, Jesus kam aus dem Wasser und Gott bezeugte, ja, das ist mein geliebter Sohn, ihr sollt auf ihn hören. So John is making sure that these Christians will never ever doubt that Jesus truly is the Son of God, the Messiah and the only way to salvation. Johannes stellt also sicher, dass diese Christen nie wieder Zweifel daran haben würden, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes, der Messias und der einzige Weg zur Erlösung ist. Remember, John warned them earlier in the same letter about the false prophets and the spirit of Antichrist. Vergiss nicht, dass Johannes sie zuvor in demselben Brief vor falschen Propheten, die im Geist des Antichristen auftreten, gewarnt hatte. Now after he spent time of focusing on the important message of love, he's re-reminding them of this. Nachdem er sich eine Zeit lang auf die wichtige Botschaft der Liebe konzentriert hat, erinnert er sie nun erneut daran. I think this is something that we have to really preach these days. Ich denke, das ist etwas, das wir in der heutigen Zeit wirklich predigen müssen. Isn't John the one who said that Jesus is the way, the truth and the life? Ist es nicht Johannes, der sagt, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist? If you study the four Gospels, you will find out something really interesting. Wenn du die vier Evangelien studierst, findest du etwas wirklich Interessantes heraus. But there are a whole bunch of things that John wrote that neither Matthew nor Mark nor Luke talked about. Es gibt viele Dinge, die Johannes geschrieben hat, von denen weder Matthäus noch Markus noch Lukas berichtet haben. None of them talked about the last days of Jesus with washing the feet and the Passover and all these things. Keine von ihnen hat über die letzten Tage Jesu, wie zum Beispiel die Fußwaschung, das Passafest und all diese Dinge geschrieben. They all heard Jesus talking about him being the vine and we are the branches, yet John is the only one who talks about it. Sie alle hörten, Jesus davon sprach, dass er der Weinstock ist und wir die Reben sind, doch Johannes ist der Einzige, der darüber schreibt. They all heard that Jesus is the only way and the only truth and the only life and nobody talks about it, only John. Sie alle haben gehört, dass Jesus der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben ist. Aber sie haben es nicht aufgeschrieben, nur Johannes tat es. They all heard that Jesus shouted, "It is finished," and yet nobody says that, only John. Sie alle hörten, dass Jesus rief, "Es ist vollbracht," aber niemand außer Johannes schrieb es auf. So John obviously had a very clear understanding of what it means that Jesus is truly the Son of God. Johannes hatte also offensichtlich ein sehr klares Verständnis davon, was es bedeutet, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. But John also has an understanding that there is a danger coming that people can be drawn away from this simple truth. Aber Johannes erkennt auch, dass die Gefahr besteht, dass die Menschen von dieser einfachen Wahrheit weggezogen werden können. So after teaching them this important practice of really learning to love unconditionally, nachdem er sie gelehrt hat, wie wichtig es ist, wirklich zu lernen, bedingungslos zu lieben, he's now reinforcing that no matter what happens in this world and no matter how wicked the world gets, bekräftigt er dies nun. Egal, was in dieser Welt passiert und egal, wie böse die Welt wird, never allow any doubt in your heart that Jesus truly is the Son of God. Erlaubt niemals einen Zweifel in eurem Herzen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. We have witnesses, I've been there, I've seen it. Wir haben Zeugen, ich habe es erlebt, ich habe es gesehen. The Father testified about it, the Spirit testified about it. Der Vater hat darüber Zeugnis abgelegt, der Geist hat darüber Zeugnis abgelegt. And we have to remain firmly focused on Jesus as the Son of God. Wir müssen uns fest auf Jesus als den Sohn Gottes fokussieren. I like that John is very strong about the Father and the Father's love. Mir gefällt, dass Johannes sehr stark, sehr viel über den Vater und die Liebe des Vaters spricht. And yet here he emphasizes the importance of Jesus. Dennoch betont er hier die Wichtigkeit von Jesus. This gives me the beautiful balance that you can't choose between the Father and Jesus. Das zeigt mir die schöne Balance, dass man nicht zwischen dem Vater und Jesus wählen kann. I know so many Christians, they only talk about Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. They don't even have a relationship with the Father. Ich kenne so viele Christen, die nur über Jesus, Jesus, Jesus, Jesus sprechen. Sie haben nicht einmal eine Beziehung zum Vater. And then I know so many people who talk about, oh, Abba, Abba, Abba, my daddy, my daddy, my daddy. And they have no relationship with Jesus. Dann kenne ich auch viele, die darüber sprechen, Abba, Abba, mein Papa, Abba, mein Papa. Aber sie haben keine Beziehung zu Jesus. John is telling us that we need to have a deep relationship with the Father and a deep relationship with Jesus. Johannes sagt uns, dass wir eine tiefe Beziehung zum Vater und eine tiefe Beziehung zu Jesus haben müssen. When everything around you is shaken, if you affirm in your heart, wenn alles um dich herum erschüttert wird und du in deinem Herzen fest bist, that Jesus is really who he said that he is and who the Father testified, dass Jesus wirklich der ist, der er sagt und den der Vater bezeugt hat, you will not be shaken. Wirst du nicht erschüttert werden. And I'll see you tomorrow. Bis morgen.